Deutschlandfunk Soundcheck. Immer noch 2:05 Uhr. Sie hören den zweiten Teil des Soundchecks. 12 Takte, eine Botschaft, auch das immer noch. Neue Bluesaufnahmen und wir beginnen ja mit Sean Costello. Guten Abend. Costello also, geboren in Atlanta, Georgia und dort auch aufgewachsen. Und diese Musik, die klingt dann natürlich sehr nach Memphis, Tennessee. Sean Costello heißt auch die CD, die er gemacht hat, seine neue CD. Und den Song habe ich schon genannt, No Half Steppin'. Den hat er selbst geschrieben. Ansonsten singt Sean Costello Coverversionen von Al Green, Johnny Taylor, Johnny Guitar Watson und Bob Dylan. Einen Bob Dylan-Song machte. Simple Twist of Fate, Sean Costello noch einmal. Musik. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt the spark, the tingle to his bones. And then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well. Then stopped into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night, a head out like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, and the light burst through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Told himself he didn't care and pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to which he just could not relate. Brought home by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock and walks along with a parrot that talks. Hustled down by the waterfront docks where sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must you wait? One more time for a simple twist of fate. Tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin. Oh, but I lost her aim. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on some twist of fate. Thank you. So kann man das eben auch machen. Der Sänger ist ein relativ bekannter Mann. Little Aches heißt er. Sein richtiger Name ist Skip McDonald, ein Dub-Veteran. Und in Anlehnung an einen Song von Bob Marley, an der sich Little Aches produziert, ist dieser Song worden von Adrian Sherwood. Industrial hat der gemacht, mal mit den Nine Inch Nails und so weiter und so fort. Der Song ist auf einem Sampler. Midnight Dream heißt der Song übrigens, den Little Aches da gesungen und, naja, gesampelt hat. Und dieser Song ist eben auf einem Sampler und dieser Sampler heißt Blues Lounge. Das sind manchmal alte Songs von Robert Johnson oder Howlin' Wolf oder Johnny Farmer, die auf diese Art und Weise neu aufgenommen worden sind. Wir hören noch einen Song von diesem Sampler. Tangle Eye ist der Interpret und der Song, der heißt John Henry's Blues. John Henry, he says, a man ain't nothing but a man. Oh, I would die with my hammer in my hand. Oh, I would die with my hammer in my hand. Oh, I would die with my hammer in my hand. Thank you. John Henry's Blues Tangle Eye ist die Band gewesen und John Henry's Blues, das war der Titel. Und das Knacken, das ist natürlich Teil des Spiels, was sie da machen auf dieser CD Blues Lounge. Ja, wie geht's weiter mit Taj Mahal? Taj Mahal und Doe Countries. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Bright sun shining over the blue sea. I said it was a bright sun shining. Over a deep blue sea, blue sea. Oh, the fishermen are coming in from the night, and the sails on the horizon, ooh, we in the dark country. Big moon at night, full shining through the trees. Big moon at night, just shining through the trees. And the fishermen setting out their nets. Ooh, the sails along the coast of the dark countries. Zanzibar, Pemba, Habarigani. A peaceful feeling. I don't wanna go. Sails on the horizon along the coast of the dark country. Thank you. sweet, the air is fine. My dreams are good, and I'm rested in my mind. Mal also mit einem Lied, das vielleicht ein wenig fremd klingt, aber dann ist es letztendlich doch eine Art Blues. Taj Mahal hat eine neue CD gemacht, die heißt Taj Mahal Meets the Culture Musical Club of Zanzibar. Er war also auf Zanzibar. Das ist eine Insel östlich von Afrika, unterhalb des Äquators gelegen, und dort hat Taj Mahal mit einem Orchester, mit einem zanzibarischen Orchester, diese CD eingespielt. Und dieses Lied hier eben, was ein wenig länger war, knapp 8 Minuten, das ist der erste Song dieser CD, und dieser Song, der heißt Doe Countries. Sie hören den Soundcheck im Deutschlandfunk, und das Thema ist nach wie vor 12 Takte, eine Botschaft, neue Bluesaufnahmen. In der ersten Stunde hörten wir einen Song einer CD mit dem Titel Sunday Nights, The Songs of Junior Kimbrough, dieser Songschreiber und Sänger, der 1998 gestorben ist und erst im Alter von 62 Jahren seine erste LP gemacht hat und ansonsten einen Duke Joint hatte, also eine Kneipe, in der Musik gemacht wurde und in dem man natürlich trinken konnte und tanzen, das nicht zu vergessen. Von dieser CD, von diesem Sampler hören wir noch einen Song, geschrieben, halt von Junior Kimbrough, hier interpretiert von einer Band namens The Champs, und der Song, der heißt Release Me, The Champs. We'll be right back. Everybody looking, knew the talk all over town. When you walk the street, he's got a smile, you got a frown. Too many folks talking about what you ought to do and what not, what you gonna do. Still ain't right for that man to get on top of you. That boy don't love you, no. He's afraid, afraid of you. He said he slapped you around, and I know that shit, Lord, ain't right. One minute y'all get along, and then the next you fuss and fight. Sugar wouldn't melt in his mouth, Lord, according to you. Next day we see you, girl, you all black and blue. The boy don't love you long, he's afraid, afraid of you. That boy don't love you, no. He's afraid, afraid of you. To break out on your own. Girl, you can't live in fear inside that place you call your home. It's time to turn it out, turn it loose, just look away. He's just a mama's boy. Let him cry, girl, let him cry. The boy don't love you, no. He's afraid, afraid of you. The boy don't love you, no. He's afraid, afraid of you. Eine Band mit einem merkwürdigen Namen. Sie heißt Mofro, M-O-F-R-O. Mofro kommt aus Florida, also ganz aus dem Süden der USA. Die CD heißt Lock Loser. Hinten auf dem Cover ist ein Ortsschild drauf. Möglicherweise ist Lock Loser ein kleines Kaff in Florida. Und diese Band besteht aus zwei Leuten. J.J. Gray heißt der eine, der schreibt fast alle Songs, und Daryl Hands der andere. Und sie haben ein paar andere weiße Musiker um sich herumgesammelt und haben eben diese CD gemacht, Mofro Lock Loser. That Boy hieß dieser Song eben, und nun hören wir den Titelsong von Mofro, und der heißt halt eben Lock Loser. Thank you. sun and sunrise. La Luza is on my mind. She's on my mind. Homesick but it's alright. La Luza is on my mind. She's on my mind. I swear it's 10,000 degrees in the shade. Lord, I'm as you know how much I love it. Every mosquito, every rattlesnake, every canebrake, everything, oh yeah. Every alligator, every black water swamp, every freshwater spring, everything. All we need is one more damn developer down our heart out. Oh, yeah, yeah. All we need is one more Mickey Mouse, another golf course, another country club, another gated community. Lord, I need her. I'm out of Hershey, baby. And I know I might be in the wrong. But you know, everybody has that little misunderstanding, honey. So take it easy, baby. I could be wrong, and I know that you got a right, you got a right to tell me so. But I really don't believe I ever give you any reason to doubt my intentions, girl. So take it easy, baby. Now true love, don't come easy. And you know, it don't happen every day. So when I say I love you, you just got to believe me. Oh, our love will surely fade away. Baby, can you see how hard I'm trying? Yeah. Baby, can't you show a little faith in me? I know you see the tears I'm crying. You know that's not the way love's supposed to be. So put all your trust in me. So hört er auf, Sean Costello noch einmal von seiner CD mit dem gleichen Titel. Der Titel selbst ist ein wenig irreführend, der heißt nämlich Take It Easy und ist halt nicht von den Eagles geschrieben worden, sondern von ihm selbst, von Sean Costello, diesem Gitarristen und Sänger, dessen Musik so klingt, als käme sie aus Memphis, Tennessee. Zum Schluss noch einmal Hubert Sumlin. Hubert Sumlin mit einem Titel, den McKinley Morganfield, also Muddy Waters, geschrieben hat. Der heißt Evil. Und das war's dann. Sie hörten den Soundcheck im Deutschlandfunk mit ein paar neuen Bluesaufnahmen. Tschüss und schöne Nacht. Okay. Alright. You kick it off? Darling, please call me on the phone sometime. Say you love me, darling. Please the phone sometime. When I hear your voice, be my word, one of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. Show you just how nice a man can be. What about your brand new Cadillac? If you only speak some good words about me.